NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Wenn die Wände Ohren haben. Eine reiche Amerikanerin ist vom Balkon in den Tod gestürzt. Selbstmord? Unfall? Oder Mord? Der Geschäftsführer des Hotels in Mexico City möchte den Fall recht schnell ad acta legen. Ähnlich geht es der ortsansässigen Polizei. Es gibt allerdings eine Ohrenzeugin, die ebenso übrigens wie die Freundin der Amerikanerin nach dem mysteriösen Todesfall spurlos verschwunden ist. Lauschende Wände von Margaret Miller. Hörspielfassung in zwei Teilen von Valerie Stiegele. Regie Walter Adler. Erster Teil. Musst du denn unbedingt zum Abendessen dieses biedere Ruschenkleid anziehen, Amy? Gefällt es dir nicht viel mehr? Robert mag es gern. Er findet, ich sehe jung darin aus. Ach, tatsächlich? Ich dachte immer, Rupert hätte einen etwas weniger banalen Geschmack. Von der Wäschekammer aus, wo sie sich manchmal auch zum Schlafen hinlegte, konnte Consuelo die beiden amerikanischen Damen in Zimmer 404 reden hören. Und wenn sie das Ohr fest an die Wand drückte, konnte sie sogar verstehen, worüber sie sprachen. Ich glaube, ich ziehe mich noch mal um. Das rote Seidenkostüm ist wunderschön. Natürlich ist es wunderschön. Ein Pariser Modell. Aber das alte Weib, das in dem Kostüm steckt. Die sind beide 46, Wilma. Das ist doch nicht alt. Ich fühle mich jedenfalls nicht alt. Du stellst eben andere Ansprüche ans Leben als ich, Amy. Du meinst, du hast deinen Rupert und du brauchst dich nicht mehr anzustrengen. Die Spiegel in diesem Hotel sind ja grässlich. Richtig grün sehe ich aus. Ich weiß nicht, irgendwie ist mir schlecht. Beide waren offenbar sehr reich. Jedenfalls die eine, die immer so aufgetakelt herumlief mit ihren vielen goldenen Armbändern. La vida, Sajusta. Aber nie ließ sie außer einem verschlossenen Koffer etwas im Zimmer zurück. Zu Consuelos großer Enttäuschung, die ihre Garderobe beträchtlich erweitert hatte, seitdem sie im Windsor-Hotel arbeitete. Consuelo nahm vier saubere Handtücher von dem Stapel, den sie schon vor einer Stunde in den Badezimmern des vierten Stockes hätte verteilen sollen. Jetzt war es 8 Uhr. Herein. Buenas tardes. Schon wieder dieses Zimmermädchen. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen Luft hole, dann schleicht in diesem Hotel jemand herum. Und Decken auf oder wechselt die Handtücher. Sie bemühen sich eben um einen guten Service. Quatsch. Rumspionieren tun sie, aus was zu klauen gehen. Oh, mein Mann. Ich finde, du solltest vor dem Mädchen nicht so reden, Finn. Sie versteht's doch nicht. Im Reisebüro hieß es, in diesem Hotel sprechen alle Englisch. Das Reisebüro ist in San Francisco und wir sind hier in Mexico City. Wenn sie Englisch spricht, warum sagt sie da nichts? Das möchtest du wohl gerne wissen, du Biest, dachte Consuelo. Sie und nicht Englisch sprechen. Sie hatte schließlich schon 2 Jahre lang in Los Angeles gelebt, bis die Polizei die ganze Familie zusammen mit einer Busladung von anderen illegalen Einwanderern wieder zurück nach Mexiko expediert hatte. Sie ist eigentlich sehr hübsch, findest du nicht auch? Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist hübsch, sehr sogar. Wie heißen Sie? Sprechen Sie Englisch? Non lo comprendo. Sie zuckte die Achseln und breitete bedauernd die Arme aus. Dann verließ sie das Zimmer und sauste blitzschnell in ihre Wäschekammer zurück. Ich traue diesem Mädchen nicht. Sie ist verlogen und korrupt. Das ganze Land ist verlogen und korrupt. Wie kannst du so etwas behaupten? Wir sind erst 2 Tage hier. Wären wir doch bloß auf die Bahamas gefahren, in eine kultivierte Umgebung. Ich habe Erholung so dringend nötig. Du vergisst immer wieder, was ich alles hinter mir habe, Amy. Erst die Scheidung, dann der Tod meiner Eltern. Und schließlich die Lungenentzündung. Alles in einem Jahr. Natürlich vergesse ich das nicht, Wilma. Willst du nicht wieder aufstehen jetzt? Du wirst sehen, ein gutes Abendessen und ein paar Tüten. Oh, red bloß nicht vom Essen. Mir ist ja so schlecht. Oh Gott, ist mir plötzlich schlecht. Mein Magen. Ich fühle mich, als wenn ich vergiftet worden wäre. Wilma, ich rufe sofort den Arzt. Nein, nein, ich habe kein Vertrauen zu diesen Ausländern. Oh Gott, ich sterbe. Ich kann kaum noch atmen. Der Arzt kam kurz vor 9. Er schien gleich zu wissen, worum es sich handelte. Er gab Wilma eine Spritze und ließ ein paar Tabletten da gegen die Übelkeit. Hause ist es jetzt erst 7. Sicher arbeitet Rupert noch im Garten oder führt Meg spazieren. Ach, warum bin ich jetzt nicht bei den beiden? Guten Abend, Signora. Was möchten Sie? Ich bringe den Kasten, den die Signora heute Nachmittag gekauft hat. Ich habe keinen Kasten gekauft. Es war die andere Signora. Sie wollte noch Initialen eingeprägt haben. Hier, bitte. Oh, ist das ein schöner Kasten. Aus allerreinstem Silber. Reineres gibt es nicht. Heben Sie, wie schwer er ist. Oh, ja, sehr schwer. Die Signora sagte, das Silber sieht aus wie das Meer. Ach ja? Hat sie das gesagt? Und sie sagte, sie muss den Kasten unbedingt noch heute haben, sonst kann sie nicht schlafen. Deshalb bin ich, alter Mann, durch die ganze Stadt hierher gelaufen. Hier. Für Ihre Mühe. Danke. Ich werde der Signora den Kasten geben. Amy stellte den Kasten vor sich auf den Tisch und überlegte, für wen Velma ihn wohl gekauft hatte. Sicher für sich selbst. Ich glaube nicht, dass sie jemals so viel Geld für andere ausgeben würde. Sie öffnete den Kasten. Die Initialen auf der Innenseite des Deckels waren so kunstvoll verschnörkelt, dass Amy sie nur mühsam entziffern konnte. R.J.K. Wer das wohl ist, dachte sie. Der einzige R.J.K., der mir einfällt, ist Rupert. Rupert John Kellogg. Nicht sehr wahrscheinlich, dass Velma für meinen Mann ein so teures Geschenk kaufen würde, dachte sie. Ich bin schon froh, wenn die beiden einigermaßen höflich miteinander umgehen. Velma wachte erst am nächsten Nachmittag wieder auf. Amy kam eben von einem Einkaufsbummel zurück. Na? Was Interessantes gefunden? Ein paar Kleinigkeiten für die Kinder meines Bruders. Wie geht es dir, Velma? Besser. Nachdem mir der Arzt die Spritze gegeben hat, muss ich sofort weggeschlafen sein. Was hast du den ganzen Abend gemacht? Nichts. Man kann nicht den ganzen Abend lang nichts machen. Niemand kann das. Ich schon. Wie war das Essen? Ich konnte nichts essen. Ich war etwas durcheinander. Der silberne Kasten ist gebracht worden. Ich habe ihn dir ans Bett gestellt. Das sehe ich. Er sieht sehr teuer aus. Das war er auch. Die Leute hätten ihn wenigstens einpacken können. Meine Einkäufe sind schließlich meine Privatsache. In diesem Fall nicht. Du hast wohl die Initialen entdeckt. Allerdings. Und hast natürlich daraus geschlossen, dass Rupert und ich verrückt sind nacheinander und schon seit Jahren hinter deinem Rücken ein Verhältnis... Halt den Mund, Velma! Bist du etwa eifersüchtig, Amy? Natürlich nicht. Ich finde nur, es gehört sich nicht. Wenn mein Bruder den Kasten sieht, wird er weiß Gott was denken. Gil ist Rupert gegenüber ohnehin immer so misstrauisch. Und erzähl's ihm nicht! Ich finde es absolut lächerlich, was für eine Rolle dein Bruder immer noch für dich spielt. Du bist doch schließlich kein Kind mehr. Es ist dir also egal, ob ich Rupert den Kasten schenke, solange nur Gil nichts davon erfährt. Das ist schon komisch. Für mich nicht. Aber ich sehe einfach nicht ein, warum du so ein teures Geschenk für Rupert kaufen musstest. Weil ich es wollte. Das verstehst du natürlich nicht. Vermutlich hast du in deinem ganzen Leben noch nie etwas getan, nur weil du es gerne wolltest. Ich hab's getan und ich tu's auch jetzt. Der Kasten hat mich daran erinnert, dass Rupert einmal sagte, das Meer sehe aus wie gehämmertes Silber. Ich habe nie verstanden, was er damit meinte, bis ich diesen Kasten sah. Darum habe ich ihn gekauft. Ohne einen einzigen Gedanken an Geld oder dich oder deinen Bruder oder alle eure Spießen. Nicht so laut, das Mädchen. Ach, zum Teufel mit dem Mädchen. Nimm den verdammten Kasten und wirf ihn vom Balkon. Das würdest du doch am liebsten tun, oder? Ich weiß nicht. Gib's doch zu. Gib zur Abwechslung mal etwas zu, was nicht ganz so ehrbar und langweilig ist, wie du sonst immer bist. Du möchtest, dass der Kasten verschwindet, also werf ihn vom Balkon. Auf ihrem Lauschposten in der Wäschekammer konnte Consuelo gerade noch einen Aufschrei unterdrücken. Einen silbernen Kasten auf die Straße zu werfen wie Abfall. Virgen Santissima, esto sería un gran pecado. Warum gab sie ihn nicht eher? Sie würde ihn verkaufen und mit dem Geld nach Hollywood fahren, sich das Haar blond färben und eine Filmrolle übernehmen. Entschlossen machte sie sich auf den Weg nach Zimmer 404. Perdón, quisiera arreglar la habitación. Sagte, sie soll später wiederkommen. Ich spreche so wenig Spanisch wie du, Wilma. Madre mía, esto es una caja preciosa. Ci tienen aquí las señoras, Dios mío. Si yo te viera, tan bonito como esto. Anscheinend spricht sie über den Kasten. Nun lass sie reden. Wenn du ihn ohnehin wegwerfen willst, könntest du ihn ihr auch schenken. Ich denke gar nicht daran. Wer hat gesagt, ich hätte die Absicht, ihn wegzuwerfen? Du? Du hast es mir praktisch versprochen. Oh, keineswegs. Ich habe gesagt, wenn du ihn wegwerfen willst, bitte. Aber zu sowas hast du ja nicht den Mumm. Der Kasten gehört mir. Ich habe ihn für Rupert gekauft und ich werde ihn Rupert auch schenken. Qué barbaridad. Nun gehen Sie. Sie sehen doch, dass Sie stören. Ach, ich habe diesen ganzen Quatsch satt. Ich setze mich jetzt in die Bar. Trink nicht zu viel, Wilma, wenn du in dieser Stimmung bist. Das deprimiert dich nur. Ich bin schon deprimiert. Du deprimierst mich. Nach einer Stunde machte Amy sich auf, Wilma zu suchen. Sie fand sie in der Bar zusammen mit einem blonden jungen Mann in einem auffallend grün und braun karierten Jackett. Da bist du ja, Amy. Aha. Darf ich dich mit einem Landsmann aus San Francisco bekannt machen? Joe O'Donnell, Amy Kellogg. Na? Bist du immer noch wütend? Hör doch auf, Wilma. Ich bin nicht wütend. Oh, doch. Und wie? Das sanfte Lämpchen kocht vor Wut. Soll ich Ihnen sagen, worüber sie wütend ist, Joe? Wilma, hör auf. Sie könnte es tun. Sie könnte es auch lassen. Sie denkt, ich habe Absichten auf ihren Mann, weil ich ihm einen silbernen Kasten schenken will. Und? Haben Sie Absichten? Natürlich nicht. Ihr Mann ist für mich wie ein Bruder. Ich mache einfach gern Geschenke. Möchten Sie auch einen silbernen Kasten geschenkt kriegen? Wie wär's, wenn wir mit einem Drink anfangen würden? Ober, tre tequila con limón. Por favor. Wilma, sollen wir nicht erst zu Abend essen? Ich habe das Gefühl, du hast genug getrunken. Jetzt sitz nicht mit einer solchen Leichenvitamine hier rum. Ah. Versuch auch ein bisschen fröhlich zu sein. Und wo wohnen Sie in San Francisco, Mr. O'Donnell? Garden Street, drüben an der Ostseite. Joe O'Donnell benutzte immer die gleiche Adresse. Eine Gartenstraße gab es in jeder Stadt. Ich kriege schon Heimweh, wenn ich bloß an San Francisco denke. Ja, und was hindert Sie daran, nach Hause zu fahren? Nur ein kleines, lächerliches Geldproblem. Ich hatte ein paar Mal Pech auf der Rennbahn. Ach so. Ja, ich bin ein schlimmer Junge. Ich spiele. Ich muss spielen. Die einzige Möglichkeit, zu Geld zu kommen. Ohne Arbeitsgenehmigung kriege ich hier keine Stelle. Aber hören wir auf mit diesem Thema. Womit haben sich die beiden Damen bisher in Mexico City amüsiert? Amüsiert? Ich weiß kaum noch, was das heißt. Danke für das Kompliment, Wilma. Joe wurde es langsam ungemütlich. Mit einer Frau kam er gewöhnlich gut zurecht. Zwei Frauen, besonders wenn sie einander nicht mochten, konnten lästig werden. Er trank seinen Drink aus und verabschiedete sich. Also dann, danke für die Drinks. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Wilma und Amy merkten kaum, dass er ging. Sie stritten sich über einen Mann namens Gil und was Gil denken würde, wenn er in diesem Augenblick zur Tür hereinkäme oder wenn er jemals herausfinden würde, dass Rupert von Wilma einen silbernen Kasten. Als Consuelo merkte, dass ihr Freund sie wieder einmal versetzt hatte, kehrte sie in ihre Wäschekammer zurück. Corazón negro, ojos traicioneros. Wenigstens wollte sie die Nacht über auf ihrem Schlafplatz dort bleiben, damit er sich Sorgen machte, wenn sie nicht nach Hause kam. Sie schlief ein und träumte, sie säße im Bus nach Hollywood. Ein bärtiger Mann wollte sie zwingen, den Bus zu verlassen. Und da begann sie zu schreien. Als sie aufwachte, hörte sie sich immer noch schreien. Aber dann begriff sie, dass nicht sie es war, die schrie. Signorita Consuelo González, Sie behaupten also, Sie seien in der Wäschekammer eingeschlafen und aufgewacht, als eine der Damen aus Zimmer 404 laut schrie. Welche von den beiden hat geschrien? Die kleine, dunkelhaarige, Senora Kellogg, Commissario. Sie rannten also zu Zimmer 404 und traten ein. Die Tür war nicht verschlossen. Was sahen Sie da? Signora Kellogg lag auf dem Teppich neben dem Bett. Sie war ohnmächtig. Die andere konnte ich nirgends sehen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, vom Balkon aus nach unten zu schauen. Wie konnte ich an so etwas denken? Sich das Leben nehmen, das ist eine Todsünde. Sie riefen dann den Arzt und blieben bei Signora Kellogg, bis er kam. Und nun, Signorita, schauen Sie sich diesen silbernen Kasten an. Sie sehen, es ist Blut drin und hat eine tiefe Schramme, weil er auf dem Straßenpflaster aufschlug. Signora Wyatt muss ihn unter dem Arm gehabt haben, als sie vom Balkon hinuntersprang. Haben Sie diesen Kasten vorher schon einmal gesehen? Nein, nie. Ich sehe ihn heute zum allerersten Mal. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass die amerikanische Dame zu viel Tequila getrunken hatte, in eine depressive Stimmung geraten war und sich daraufhin umbrachte. Und schloss die Akten. Rupert Kellogg wurde am nächsten Morgen durch die amerikanische Botschaft in Mexico City telefonisch von dem tragischen Ereignis informiert. Ich nehme das nächste Flugzeug. Rupert Kellogg war Anfang 50 und Chef eines kleinen Wirtschaftsprüferbüros. Auch wenn er ganz tüchtig und erfolgreich in seinem Beruf war, hätte er doch lieber etwas Interessanteres und Amüsanteres getan. Doch das einzige Mal, dass er es gewagt hatte, diesen Wunsch laut zu äußern, hatte es bei seiner Frau und seinen angeheirateten Verwandten solch einen Aufruhr gegeben, dass er nie mehr gewagt hatte, davon zu sprechen. Amy, mein Liebes, ich bin es. Rupert. Ach, Rupert. Nicht weinen, Amy. Hör bitte auf zu weinen. Alles wird gut werden. Wilma ist tot. Du bist ja nicht wie... Ich weiß, Amy. Wilma war deine beste Freundin. Und du hast sie sehr, sehr gerne gehabt. Aber du musst jetzt an dich denken. An deine Gesundheit. Bring mich nach Hause, Robert. Fort aus diesem Krankenhaus. Fort aus dieser schrecklichen Stadt. Natürlich, Liebes. Sobald die Ärzte es erlauben. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Gil Brandon gab seiner Frau Helen, die schon am Frühstückstisch saß, den üblichen guten Morgenkuss. Hat jemand angerufen? Nein. Ich finde das verdammt merkwürdig. Hast du gehört, Helen? Was? Würdest du mir mal bitte zuhören? Aber natürlich, Gil. Was hast du gesagt? Sie konnte es sich denken. Seit einer Woche sprach Gil von nichts anderem. Über 8 Tage ist Rupert jetzt schon in Mexico City. Und seit diesem ersten Anruf von seiner Sekretärin habe ich nichts mehr von ihm gehört. Weder wie es Amy geht, noch was eigentlich los ist oder wann sie zurückkommen. Nichts! Ich finde das verdammt rücksichtslos. Ich werde nie kapieren, warum Amy ausgerechnet ihn heiraten musste. Rupert ist sehr nett. Und der sieht gut aus. Sieht gut aus, ist nett. Mein Gott, ist das ein Grund, weshalb Frauen Männer heiraten? Amys Freundschaft mit dieser Wilma hat nichts als Ärger gebracht. Ewig hing sie seit ihrer Scheidung bei den beiden herum. Offenbar war sie irgendwie gestört. Jeder Mensch außer Amy hätte das gemerkt und wäre nicht auch noch mit ihr in die Ferien gefahren. Man lässt eine Freundin nicht einfach sitzen. Bloß weil sie emotionale Probleme hat. Ach! Außerdem konnte Wilma, wenn sie wollte, sehr reizend und unterhaltsam sein. Wesentlich unterhaltsamer jedenfalls als deine Schwester Amy. Willst du nicht endlich frühstücken, gell? Ich bin nicht hungrig. Jedenfalls bin ich der Meinung, die Botschaft hätte mich anrufen müssen, wegen dieses Desasters. Warum dich? Erlaube mal, Amy ist schließlich meine kleine Schwester. Amy ist eine erwachsene Frau, Gil. Und sie hat einen Mann. Das Hausmädchen kam herein und meldete, Mr. Kellogg habe eben angerufen. Nein, er habe nicht mit Mr. Brandon sprechen wollen. Er erwarte Mr. Brandon bei sich zu Hause. Auf dem Tisch im Wohnzimmer der Kelloggs stand ein mit Lippenstift verschmiertes, halbleeres Whiskyglas. Daneben lag ein Briefumschlag, auf den in Amys typischer Schulmädchenhandschrift Gilly geschrieben war. Warum ein Brief? Wo ist Amy? Wieso spricht sie nicht mit mir? Es war ihr so lieber. Was war ihr lieber? Dir schriftlich zu erklären, warum sie weggefahren ist. Weggefahren? Wohin? Das weiß ich nicht. Sie wollte es mir nicht sagen. Sie hat zwei Koffer gepackt, den Hund genommen und ist in ein Taxi gestiegen. Aber das ist doch völlig unmöglich. Ja, es ist völlig unmöglich, aber so war es. Offenbar gibt es Dinge, Gil, die ohne dein Wissen und ohne deine Erlaubnis geschehen. Aber wenn sie den Hund mitgenommen hat, heißt das... Lies doch endlich ihren Brief. Lieber Gilly, ich habe Rupert gebeten, dir diesen Brief zu geben, weil ich weiß, dass du ihm Fragen stellen möchtest. Manche kann er beantworten, andere nicht. Einige kann nicht einmal ich selbst beantworten. Wie soll ich dir also begreiflich machen, warum ich für eine Weile fortgehe? Das Wichtigste ist, dass ich es tue. Seit dem Tod von Wilma ist jetzt über eine Woche vergangen. Eine Woche voller Schmerz und Kummer. Aber auch eine Woche, in der ich mich zum ersten Mal in meinem Leben mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Ich habe nicht sehr gut abgeschnitten dabei. Ich glaube, ich habe trotz meiner 46 Jahre wie ein Kind gelebt, mich immer an andere Menschen angelehnt und mich von ihnen bestimmen lassen. Wäre ich ein reifer, verantwortungsbewusster Mensch gewesen, hätte ich Wilmas Tod verhindern können. Wäre es mir vielleicht gelungen, Amy hat getrunken? Nach dem, was mir der Barkeeper im Hotel erzählte, eine ganze Menge. Das hört sich nicht nach der Amy an, die ich kenne. Vielleicht gibt es noch eine andere Amy. Sie hat nicht nur getrunken, Gil, sie hat in der Gesellschaft eines in ganz Mexico City berüchtigten amerikanischen Gigolos namens O'Donnell getrunken. Das glaube ich nicht. Daran kann dich keiner hindern. Ich habe Rupert alle nötigen Vollmachten für mein Konto gegeben, sodass du dir in dieser Hinsicht keine Gedanken zu machen brauchst. Alles Liebe, deine Amy. Was wirst du unternehmen, Rupert? Nichts. Nichts? Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Die Polizei einschalten. Sie sollen Amy suchen und nach Hause zurückbefördern. Ich werde sie dann schon wieder zur Vernunft bringen. Vielleicht ist sie selbst zur Vernunft gekommen, Gil. Zu ihrer eigenen nämlich, nicht zu deiner. Um Himmels Willen, Gil, so kapier doch endlich. Amy will nicht, dass man sie nach Hause zurückbefördert. Sie will eine Weile allein sein. Du wählst dich verdammt seltsam für einen Mann, dessen Frau verschwunden ist. Verschwunden ist wohl nicht das Richtige. Richtige Wort. Na schnell, komm. Gassi gehen mit draußen. Danach gibt es ein feines Fresschen für den Hund. Nein, wo bleibst du denn, Mac? Muss ich dich holen? Pat Burton, Rupert Kelloggs nicht mehr ganz junge Sekretärin, tauchte an der Tür zum Garten auf. Ach, Mr. Kellogg, Sie? Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie wieder zurück sind aus Mexiko. Entschuldigen Sie, dass ich so reinplatze. Ich bin nur schnell vorbeigekommen, um Mac sein Fressen zu geben. Das ist mir jetzt aber sehr peinlich. Das macht doch nichts, Miss Burton. Ich hätte Ihnen Bescheid sagen sollen. Wir sind gestern Abend zurückgekommen. Mr. Gil Brandon, den Bruder meiner Frau, kennen Sie? Aber ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es, Mrs. Kellogg? Gut, danke. Und wo steht Mac? Soll ich ihn... Gehen Sie nur wieder ins Büro, Miss Burton. Ich kümmere mich schon um Mac. Wie Sie wollen. Und Sie kommen dann später auch ins Büro, Mr. Kellogg? Falls wichtige Anrufe... Ja, Miss Burton. Meine Güte, bin ich froh, dass Sie wieder zurück sind. Auf Wiedersehen, Mr. Brandon. Auf Wiedersehen. War wirklich nett, Sie wieder mal zu sehen. Wiedersehen. Also, Rupert, was wirst du wegen Amy unternehmen? Ich sagte es schon, nichts. Einfach nur da sitzen und abwarten? Genau. Du bist ein Idiot! Das ist deine Meinung. Da hast du verdammt recht! Am Freitag derselben Woche wartete Helen, Gils Frau, im Büro von Rupert, als der vom Lunch zurückkam. Gil würde ausflippen, wenn er wüsste, dass ich hier bin. Darum bin ich selbstverständlich nicht hier, okay? Für eine Dame, die nicht anwesend ist, siehst du sehr hübsch aus, Helen. Danke, Rupert. Ja, wir vom Land müssen uns immer bis an die Zähne in Schale werfen, wenn wir in die Stadt kommen. Damit die Leute sehen, dass wir nicht total verbauern. Hör zu, Rupert. Gil hat einen Privatdetektiv beauftragt, der prüfen soll, ob Amys Brief echt ist. Was denkt Gil denn, was mit Amy geschehen ist? Er denkt nicht, er fühlt, verstehst du? Gil ist sonst ein ganz vernünftiger Mensch, aber wenn es um Amy geht, reagiert er völlig irrational. Seitdem Amy und ich verheiratet sind, versucht er, uns auseinanderzubringen. Tja. Er wartet nur darauf, dass ich sie prügle. Hinter anderen Frauen her bin, Alkohol- oder drogensüchtig werde, was immer du willst. Alles nur, damit Amy mich verlässt und wieder zurückklettert ins Familiennest. Wie ein kleines, zerrupftes Vogelbaby. Ach Gott. Einen halben Erfolg kann er immerhin verbuchen. Sie hat mich verlassen. Aber sie ist nicht ins Nest zurückgeflogen. Gil glaubt, Amy ist überhaupt nicht aus Mexiko zurückgekommen. Und wo soll sie dann sein? Na, immer noch in Mexiko. Und was tut sie dort? Nichts. Er denkt, nein, ich meine nicht, er denkt, er fühlt, dass sie tot ist. Für einen Psychiater wäre Gil ein gefundenes Fressen. Hat er es auch geschafft zu fühlen, wie sie umgekommen ist? Nein. Oder wann? In der Woche, in der du unten warst. Ich bin also nach Mexico City geflogen und habe meine Frau umgebracht. Welchen Grund hatte ich denn dafür? Oh, nun, Amys Vermögen und Miss Burton. Du lieber Gott. Miss Burton hat einen Schlüssel für euer Haus. Natürlich. Ich habe ihn ihr gegeben, damit sie Mac zweimal täglich füttern konnte, während ich nach Mexiko fliegen musste. Gil sagt, sonst hast du den Hund immer in ein Tierheim gegeben. Dafür blieb mir keine Zeit. Siehst du. Ich wusste ja, es lässt sich alles logisch erklären. Weißt du, Rupert, wenn du Gil davon überzeugen könntest, dass du wirklich ernsthaft versuchst, Amy zu finden und zurückzuholen... Es gibt doch manchmal solche Anzeigen in den überregionalen Zeitungen. Bill kommt zurück. Charlie nimmt Verbindung zu Mary auf. Amy kommt nach Hause. Ja, genau. Natürlich beteiligen Gil und ich uns an den Kosten. Ich denke, ich kann es mir noch leisten, eine Annonce für meine eigene Frau aufzugeben. Amy kommt nach Hause. When I lost my baby, I almost lost my mind. When I lost my baby, I almost lost my mind. My head is in a spin since she left. Elmer Dodd war ein forscher kleiner Mann, Ende 40, der mit unterschiedlichem Erfolg Zimmermann in New Jersey, Matrose auf einem Frachter aus Panama, Militärpolizist in Korea, Leibwächter eines chinesischen Exporteurs in Singapur und Bibelverkäufer in Los Angeles gewesen war. Als er mit 44 eine Frau kennenlernte, die ihn überredete, sesshaft zu werden, beschloss er, da er zwar Erfahrungen auf vielen Gebieten, fachmännisches Wissen aber auf keinem hatte, Privatdetektiv zu werden. Er brauchte eine Woche, um Gil Brandons finanzielle Situation zu überprüfen und sein Honorar entsprechend festzulegen und ganze 20 Minuten, um die Echtheit von Amys Brief festzustellen. Das nimmt mir eine Last von der Seele, Mr. Dodd. Ich war fast sicher, dass Amy den Brief selbst geschrieben hat. Nur ein winziger Zweifel. Der jetzt beseitigt ist? Ja, gewiss. Tatsächlich haben wir gestern wieder von meiner Schwester gehört. Mit wir meine ich, sie hat ihrem Mann geschrieben. Haben Sie den Brief mitgebracht? Ich würde mir gerne anschauen. Das ist natürlich im Honorar inbegriffen. Ja. Keinen Briefumschlag? Den hat mein Schwager nicht mitgeschickt. Lieber Rupert, was um alles in der Welt hat dich veranlasst, so etwas Absurdes zu tun? Ich traute meinen Augen nicht, als ich die Anzeige in der Herald Tribune sah. Gil wird in die Luft gehen, wenn er davon erfährt. Du weißt doch, wie sehr er öffentliches Aufsehen hasst. Natürlich komme ich wieder nach Hause, aber nicht gleich. Wie du am Poststempel sehen kannst, bin ich in New York. Eine gute Umgebung für jemand, der mit sich selbst ins Reine kommen will. Hier wird man vollständig in Ruhe gelassen. Mach dir also keine Sorgen um mich und setz bitte keine solchen Anzeigen mehr in die Zeitung. Ruf Gil und Helen an und sag ihnen, dass alles in bester Ordnung ist. Auch Mac fühlt sich wohl. Beim Spazierengehen hier im Park trifft er eine Menge Hunde. Alles Liebe, deine Amy. PS, bevor ich es vergesse, die Namensliste für die Neujahrsglückwünsche liegt in der oberen linken Schublade meines Schreibtisches. Bestelle die Karten rechtzeitig. Neujahrsglückwünsche? Wir haben Ende September. Sieht nicht so aus, als hätte ihre Schwester die Absicht, bald nach Hause zurückzukehren. Am Sonntag, den 28. September, kam das Mädchen der Kelloggs, Gerda Lundquist, von ihrem einmonatigen Urlaub zurück. Rupert Kellogg bat sie gleich nach ihrer Ankunft zu einem Gespräch in sein Arbeitszimmer. Sie meinen, ich soll das Haus sofort verlassen, Mr. Kellogg? Noch heute Abend? Es wäre vielleicht einfacher so, da Sie noch nicht ausgepackt haben. Mir tut das auch sehr leid, Gerda, aber Mrs. Kellogg wird noch für unbestimmte Zeit in New York bleiben. Und es ist eine Geldfrage. Sicher werden Sie mühelos eine gute neue Stelle finden. Ich denke, ich rufe am besten die Brandons an. Wen? Mrs. Brandon. Na, ihre Schwägerin. Ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie sie mich ein echtes Juwel genannt hat. Und dass sie Mrs. Kellogg um mich beneidet. Und wenn ich vor 3 Monaten in Ihren Augen ein Juwel war, bin ich es jetzt wohl auch noch, nehme ich an. Natürlich, Gerda, natürlich. Sie sind ein Juwel. Zufällig weiß ich aber, dass Mrs. Brand im Augenblick niemanden sucht. Aber vielleicht später. Ich rufe sie einfach mal an und frage. Moment, Gerda. Ich kann Mrs. Brandon gerne gleich jetzt anrufen für Sie. Ich möchte Ihnen keine Mühe machen. Ach, das ist überhaupt keine Mühe. Während ich telefoniere, können Sie schon anfangen, den Rest Ihrer Sachen zusammenzupacken. Von ihrem Zimmer aus hörte Gerda, wie Rupert Kellogg in seinem Arbeitszimmer telefonierte. Er sprach sehr laut und sehr deutlich. Und sie fragte sich, ob Mrs. Brandon in letzter Zeit vielleicht etwas schwerhörig geworden war. Helen, hier ist Rupert. Gut, und euch? Freundlich. Oh, Amy, sie genießt New York. Offenbar sieht sie jedes neue Theaterstück. Helen, warum ich anrufe? Es geht um Gerda. Du weißt, unser Hausmädchen. Ich kann es mir einfach nicht leisten, sie zu behalten. Wo Amy noch auf unbestimmte Zeit... Ja, sie ist wirklich eine erstklassige Kraft. Ein echtes Juwel. Du sagst es. Und mir tut es auch sehr leid. Darum dachte ich an euch. Vielleicht könnten wir Gerda sozusagen eine Familie behalten. Gerda, das Juwel, kämpfte einen kurzen Kampf mit Gerda, dem Weib. Das Weib ging siegreich daraus hervor und schlich auf Zehenspitzen hinunter in die Diele zum Nebenanschluss. Das ist natürlich sehr bedauerlich, Helen. Aber wenn du niemanden brauchst, brauchst du eben niemanden. Was? Sachte hob Gerda den Telefonhörer ab. Das Amtszeichen tutete ihr ins Ohr. Einen Moment lang dachte sie, Mrs. Brandon hätte schon aufgelegt. Doch dann hörte sie wieder Mr. Kelloggs Stimme aus dem Arbeitszimmer. Natürlich wird sie enttäuscht sein. Ich übrigens auch. Aber was nicht geht, geht nicht. Ja, ich werde ihr sagen, sie soll es in ein paar Monaten wieder bei dir versuchen. Auf Wiedersehen, Helen. und grüßt Gil von mir. Dieses Hausmädchen Gerda Lundquist, ist sie denn zuverlässig, Mr. Brandon? Absolut. Ich würde ihr mein Leben anvertrauen. Sie hätte auch gar keinen Anlass, meinen Schwager in ein schlechtes Licht zu setzen. Warum glauben Sie, hat Mr. Kellogg den Anruf vorgetäuscht? Er wollte natürlich verhindern, dass sie mit uns Kontakt aufnimmt. Er fürchtet wohl, sie könnte uns etwas Belastendes über ihn erzählen. Und? Hat sie das? Oh ja. Max Hundeleine hängt noch in der Küche. Vielleicht hat Ihre Schwester in Mexiko eine neue gekauft. Ach, bestimmt nicht. Amy hat das Halsband und die Leine extra für Mac anfertigen lassen. Im Schottenmuster seines Stammbaums. Hat über $300 gekostet. Sie war stolz wie ein kleines Kind auf Max Schottenmuster. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wo immer Amy auch sein mag, den Hund hat sie nicht mitgenommen. Warum glauben Sie, hat Kellogg Ihnen erzählt, dass seine Frau den Hund mitgenommen hat? Um mich zu überzeugen, dass sie zu Hause war und aus eigenem Antrieb wieder fortgegangen ist. Reden wir offen, Mr. Brandon. Glauben Sie, dass Ihre Schwester tot ist? Ja. Ich glaube, dass er sie umgebracht hat. Und sein Motiv? Geld. Sie hat ihm eine Bankvollmacht erteilt. Er braucht nicht einmal zu warten, bis ihr Tod amtlich bestätigt ist, um an das Erbe ranzukommen. Gibt es ein Testament Ihrer Schwester? Ja. Ihr Mann bekommt die Hälfte ihres Besitzes. Und die andere Hälfte? Bekomme ich. Wenn Ihre Schwester tot sein sollte, wäre es also in Ihrem Interesse, das so schnell wie möglich zu beweisen, nicht wahr, Mr. Brandon? Wie meinen Sie das? Nun, solange Mrs. Kellogg unauffindbar ist, gilt die Vollmacht, die sie ihrem Ehemann erteilt hat. Er kann frei über ihr Vermögen verfügen. Wie viel für Sie oder irgendwelche anderen Erben übrig bleibt, hängt also ganz von ihm ab. Aus Ihrer Sicht, Mr. Brandon, wäre es daher von Vorteil, den Tod Ihrer Schwester umgehend beweisen zu können. Daran mag ich nicht einmal denken, Mr. Dodd. Dodd erwiderte nichts, aber er dachte sich seinen Teil. Er hatte in Erfahrung gebracht, dass Gil Brandon schon seit einiger Zeit über seine Verhältnisse lebte und gezwungen gewesen war, sein Kapital anzugreifen, weil er mit ein paar Spekulationen an der Börse Pech gehabt hatte. Ich hätte gern noch ein Foto von Ihrer Schwester, Mr. Brandon. Ich möchte es einem Freund in Mexico City schicken, Polizist im Ruhestand, damit er ein paar Ermittlungen für uns anstellt. Ein sehr fähiger Mann. Aber teuer. Wie teuer? Das hängt davon ab, wie viel Bestechungsgelder er brauchen wird. Bestechungsgelder? Wen muss er denn bestechen? In Mexiko praktisch jeden. Nanu? Miss Burton? Was wollen Sie denn hier um diese Zeit? Ich wollte gerade schlafen gehen. Ich weiß es eigentlich selbst nicht genau. Ist etwas nicht in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Haben Sie getrunken? Mr. Kellogg, ich trinke nie. Ich bin Methodistin. Ich kam gerade vorbei und da dachte ich... Oh, mir war nicht klar, wie spät es ist. Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Ich gehe jetzt lieber. Sie gehen jetzt lieber nicht. Sie kommen rein und sagen mir, was los ist. Was Sie zu diesem Verhalten veranlasst. Es ist mir schrecklich peinlich. Im Kamin brannte ein Feuer und die Flammen spiegelten sich in dem silbernen Kasten, der auf dem Tisch stand. Rupert sah, dass Miss Burtons Blick auf den Kasten fiel, aber nur kurz und ohne Interesse. Nein, hier bestand keine Gefahr. Sie konnte unmöglich etwas über den silbernen Kasten wissen. Miss Burton, also? Also, ich war... Heute Abend, wie immer donnerstags, bei einem Tanzkurs für Fortgeschrittene. Und da hat mich ein Mann angesprochen, ein schrecklicher Mensch. Er hat Sachen gesagt über Sie und Mrs. Kellogg. Was für ein Mann? Er heißt Dodd. Er ist Privatdetektiv. Oh, das hat er mir natürlich nicht selbst verraten. Er tat so, als sei er ein neuer Kursteilnehmer. Aber ich kenne jemand im Kurs, der ist Rechtsanwalt. Und der hat mir gesagt... Was hat dieser Mr. Dodd denn über meine Frau gesagt? Dass sie vermisst wird, unter geheimnisvollen Umständen verschwunden sei. Das stimmt nicht. Sie ist nicht verschwunden. Sie ist in New York. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber er hat nur gelächelt. Er hat ein widerliches Lächeln. Und gesagt, New York sei eine riesige Stadt, in der viele Menschen leben. Aber er glaube nicht, dass Mrs. Kellogg dort sei. Ich habe ihm geantwortet, hören Sie, Sie Schlüssellochpolyp. Mr. Kellogg ist der großartigste, wunderbarste Mann in der ganzen Stadt. Und wenn Mrs. Kellogg vermisst wird, ist das nicht seine Schuld, sondern ihre. Warum machen Sie nicht die richtige Person verantwortlich für das, was geschehen ist? Ja, Das habe ich ihm hingeknallt. Genau so. Sie sind eine dumme Gatz. Warum sagen Sie das, Mr. Kellogg? Was habe ich denn getan? Ich wollte doch nur... In Ordnung. Lassen wir es dabei. Ich verstehe Sie nicht. Was habe ich denn gesagt, was falsch war? Wahrscheinlich alles. Es tut mir leid, Miss Burton. Ich habe nicht das Recht, Sie so grob anzufahren. Meine Nerven sind in letzter Zeit etwas strapaziert. Miss Burton, ich habe großes Vertrauen in Ihre Verschwiegenheit und in Ihre Loyalität. Deshalb sage ich Ihnen das jetzt. Meine Frau ist tatsächlich untergetaucht. Und ich weiß nicht, wo sie sich im Moment aufhält. Das war ein Teil unserer Vereinbarung, bevor sie wegfuhr. Eine Trennung auf Probe, nennen wir es einmal so. Aber unglücklicherweise hat sich mein Schwager, Mr. Brandon, eingemischt. Er hat einen Privatdetektiv, eben diesen Mr. Dodd, damit beauftragt, meine Frau zu suchen. Er bildet sich nämlich ein, ich interessiere mich für eine andere Frau und will Amy deshalb loswerden. Und wissen Sie, wer diese andere Frau ist? Miss Burton. Oh nein! Ach du meine Güte! Tut mir leid, dass das ein Schock für Sie ist. Für mich war es auch einer. Dieser schreckliche Mensch, so etwas auch nur zu denken. Ich war immer eine gute Methodistin, nur weil ich mein Haar töne. Also wenn man das zu Hause in Idaho erfährt, ist mein guter Ruf total ruiniert. Miss Burton, Peggy, angenommen, ich sage Ihnen, dass etwas Wahres dran ist, dass es, was mich betrifft, nicht nur ein Gerücht ist. Nein, nein! Sprechen Sie nicht weiter, ich will nichts hören. Kommen Sie mir nicht zu nahe. In Ordnung. Sie hatte die Hände vors Gesicht geschlagen und Rupert Kellogg sah die Tränen zwischen ihren Fingern hervorrinnen und über ihre mageren Handgelenke laufen. Jetzt war sie nur noch eine weinende Frau und keine Bombe mehr, dachte er. Jetzt würde sie nicht mehr vor Neugier und Klatschsucht platzen und Dinge erzählen, die ihm in die Quere kommen konnten. Noch ein bisschen Lärm und dann entschärft. Am besten, ich kündige. Gleich morgen. Ist Ihnen klar, was geschieht, wenn Sie das tun? Mr. Brandon wird sofort annehmen, dass Sie nicht mehr nötig haben zu arbeiten, weil ich Ihnen mit dem Geld meiner Frau ein Liebesnest eingerichtet habe. Oh Gott! Ich versuche ja, Ihnen zu helfen, Miss Burton. Aber Sie müssen mir auch helfen. Wie kann ich das denn? Indem Sie sich beherrschen. Mit niemandem über mich oder meine persönlichen Angelegenheiten sprechen. Keine Fragen beantworten. Diskretion ist das Wort, das Sie sich gut merken sollten. Nachdem Miss Burton sich beruhigt und Rupert Kellogg sie an der Straßenecke in ein Taxi gesetzt hatte, ging er nach Hause zurück und las zum x-ten Mal den Brief, der an diesem Tag von Wilmas Schwester gekommen war. Zusammen mit einem Paket, das einen Kasten aus gehämmertem Silber enthielt. Du wunderst dich sicher über den silbernen Kasten. Er befand sich unter Wilmers Sachen, die mir von der Polizei in Mexico City zugeschickt wurden. Er muss beim Transport etwas beschädigt worden sein, ist aber trotzdem eine sehr hübsche Arbeit. Wegen des Monogramms auf der Innenseite des Deckels vermuten mein Mann und ich, dass Wilma ihn dir schenken wollte. Sie sprach immer mit großer Zuneigung von dir, und ich weiß, wie viel Geduld du und auch Amy ihr und ihren Launen immer entgegengebracht habt. Bitte nimm den Kasten zur Erinnerung an Wilma. Zur Erinnerung an Wilma. Rupert warf den Brief und die Verpackung ins Feuer. Dann nahm er den silbernen Kasten in die Hand, zögernd, als berühre er ihn ungern. Er sah aus wie ein kleiner Sarg, nicht Wilmas Sarg. Die Initialen auf dem Deckel waren ja seine eigenen. Eine halbe Stunde später, als er sich mit dem Auto in der Mitte der Golden Gate Bridge befand, warf Rupert Kellogg den kleinen silbernen Sarg über das Brückengeländer. Er versank zuerst im Nebel, dann im tiefen Wasser. While I give to you and you give to me true love, true love, so on, it'll always be true love, true. Lauschende Winde von Margaret Miller aus dem Amerikanischen von Karin Puls. Hörspielfassung in zwei Teilen von Valerie Stiegele nach dem Kriminalroman The Listening Walls, erster Teil. Erzählerin Ingrid André. Amy Donata Höffer. Wilma Marlene Dickhoff. Rupert Gottfried John. Gil Horst Mendroch. Helen, Angelika Thomas. Consuelo, Brigitte Janner. Pet, Elisabeth Schwarz. Elmar Dott, Hermann Lause. Sowie Konstantin Graudus, Anne Weber, Gerd Hauke, Sabine Falkenberg, Franz Josef Steffens und Peter Franke. Technik, Günther Beckmann und Kerstin Heikamp. Regieassistenz, Hartwig Tegeler. Regie, Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des NDR 1994. Love for